Entwurf Die Polizei, Komödie von Friedrich von Schiller. Ob es nicht gut wäre, wenn das Lustspiel davon ausging, dass man die Spuren eines Kapitalverbrechens aufsucht, zum Beispiel eines Mordes, sei es nun eines Geschehenen oder eines Vorhabenden, und auf lustige Verwicklungen stößt, und das Trauerspiel davon, dass man etwas Verlorenes aufsucht, was keine kriminelle Bedeutung hat und auf diesem Weg zur Entdeckung einer Reihe von Verbrechen geführt wird. Letzteres gibt der Fatalität mehr Raum, ersteres erleichtert im Lustspiel die Mittel der Polizei, welche sonst zu brutal handeln müsste. Der Leser muß niemals Furcht empfinden, er muß immer wissen oder ahnen, daß für niemand zu fürchten ist, aber den Augen der Polizei oder ihrer Diener müssen die Übeltaten und Verbrechen immer zu wachsen scheinen. Es kann die Furcht in eine kleine Stadt während der Messe kommen, daß sich eine Bande Räuber darin aufhalte. Es geht ein Mensch verloren, er hat viel Geld gezeigt an einem öffentlichen Ort, er ist aber plötzlich unsichtbar geworden, man findet Spuren von Blut irgendwo, man findet ein blutiges Werkzeug. Der Gastwirt oder sonst eine dabei interessierte Person klagt es ein. Erstens seine Kleider, zweitens, wo er hingegangen, drittens, wer mit ihm vorher zusammen gewesen. Das Verbrechen, welches gesucht wird, ist gerade nichts und löst sich unschuldig. Es kommt durch einen Umweg durch die ganze Stadt in das Haus des Klägers selbst zurück, auf seine Frau oder Tochter und löst sich als eine unschuldige, wenigstens verzeihliche Handlung auf. Alle eingezogene Personen sind im Hause der Polizei und eine vollkommene Auflösung geschieht in der Stube des Polizeikommissärs. Dieses kann den ganzen fünften Akt ausfüllen. Der Polizeikommissär ist ein feiner, geistvoller und jovialischer Mann, der Lebensart und Gefühl hat, zugleich aber gewandt, listig und, sobald er will, imposant ist. Es wird im Stück nichts bestraft als durch die natürliche Folgen der Handlung selbst. Polizeikommissär kann selbst verliebt worden sein und als Freier auftreten. Es kommt ein Kistchen mit Pretiosen weg, welches einem Kaufmann in Depot gegeben worden. Er klagt den Diebstahl bei der Polizei ein, das Kästchen nebst seinem Inhalt werden beschrieben, auch die Tagesstunde, wo es ungefähr mußte geschehen sein, das Lokal, wo es gestanden, das Personal des Hauses werden ad protocollum genommen. Der Polizeikommissär instruiert also seine Untergebenen, auf das Kistchen Jagd zu machen. Eins, Außenseite des Kistchens, zwei, Tagesstunde, drei, Inhalt, vier, Fußtapfen und etwas Verlorenes, welches der Dieb dagelassen, fünf, Notwendigkeit eines Einbruchs, entweder durch einen Passepartout oder auf einer Leiter durchs Fenster, sechs, Anstalten zu einer heimlichen Flucht, sieben, einer, der plötzlich Geld zeigt und Schulden bezahlt, acht, einer, der die Haussuchung verweigert, neun, einer, der in der Nähe des Hauses, wo der Diebstahl geschah, unter verdächtigen Umständen gesehen worden, 10. Ein Bedienter oder sonst jemand vom Hause ist unsichtbar worden. 11. Ein lüderliches Haus, worin wirklich einer gefunden wird, der etwas Verdächtiges bei sich führt. Die Nichte des Kaufmanns war entschlossen, in dieser Nacht mit einem jungen Menschen durchzugehen und hat deswegen ihre Art in einem Kistchen zusammengepackt, welches sie ihrem Mädchen zu bestellen auftrug, die es auch zu besorgen gilt. Nun hatte der Kaufmann an demselben Tag ein Kistchen von einem Korrespondenten zur Spedition erhalten, welches à peu près ebenso aussah, und dieses Kistchen ließ er in dasselbe Zimmer setzen, wo das andere gestanden. Bald darauf kommt die Nichte im Gespräch mit dem Bedienten ihres Liebhabers in dasselbe Zimmer, sieht ein Kistchen dastehen und sendet es dem Liebhaber durch den Bedienten zu. Das Kammermädchen hat auch einen Liebhaber. Auf dem Weg zu dem Liebhaber ihrer Herrschaft begegnet sie diesem. Es muss motiviert werden, dass Henriette nichts von einer Verwechslung argwohnt. Entweder dadurch, dass ihr das Wegkommen des Pretiosenkistchens gar nicht bekannt wird, oder dadurch, dass sie, wenn sie auch von dem vermissten Kästchen gehört hat, keine Verwechslung vermuten kann. Der Kaufmann, ihr Vormund, ist's, der sie durch einen ihr aufgedrungenen fatalen Freier aus dem Hause treibt. Dieser fatale Freier ist ein Heuchler, und die Polizei entlarvt ihn an diesem Tage. Das Kistchen mit Hauben und dergleichen kommt in andere Hände, auch durch ein Versehen. Ein Offizier muß der Polizei sein Ehrenwort geben. Der Kaufmann, welcher den Diebstahl einklagt, hat auf eine gewisse Person Verdacht, oder dieser Verdacht wird doch natürlich auf sie geleitet. Es ist in der Stadt eine zweideutige Person, eine Art von Aventurier, welchen die Polizei sich schon gemerkt hat. Bei Gelegenheit jener Nachsuchungen kommen allerlei Existenzen und Haushaltungen an den Tag, Poeten- und Schriftstellerwirtschaft, akademische und andere Orden, Pretia affectionis und andere Empfindsamkeiten, eine Privatkomödie, geheim gehaltene Barschaften. Es sind in dem Stücke noch andere Sachen verloren gegangen, welche nicht eingeklagt wurden und bei dieser Gelegenheit aufgefunden werden. Ein eben ankommender Fremder im Gasthof. Es kann derselbe sein, an den das Kästchen spediert werden sollte, und durch ein Qui pro quo wird es ihm zugestellt. Ein Ehepaar, das auf dem Punkt war, sich zu scheiden, wird wieder vereinigt. Ein Paar wird getrennt, das vereinigt werden sollte. Ein vornehmer Lüderlicher wird ertappt bei einer Dame. Einer hat einen falschen Namen, und dies setzt ihn bei den Polizeiuntersuchungen in Verlegenheiten. Ein anderer hat wegen einer andern Sache ein bös Gewissen, und nachdem er arretiert worden, wird er sein eigener Verräter. Die Frage entsteht, wie werden mehrere voneinander unabhängige Handlungen, die in einem gemeinschaftlichen Denouement zuletzt verbunden werden, in der Exposition eingeleitet und fortgeführt, ohne dass zu große Zerstreuung entsteht. 1. Ein gemeinschaftliches Haus. 2. Reziproke Familienverhältnisse. 3. Domestikenverbindung, 4. Nachbarschaft der Häuser. Teilnehmer, Hehler, Contrebandier, Giftpulver, eine angesetzte Leiter, ein durchsägtes Gitter, angelegtes Feuer. Man findet einen Dolch bei einer Person, die Komödie damit spielte oder die empfindsame machte. Zwei lustige Frauen, die einen necken und dadurch selbst geneckt werden. Es werden drei anfangs voneinander unabhängige Geschichten im ersten Akt eingeführt. An diese knüpfen sich noch drei oder vier andere natürlich, und sowohl diese neue als die Polizeiuntersuchungen verknüpfen alle und lösen sie zusammen auf. Eins, ein schönes, liebenswürdiges Mädchen, Sophie, durch ihren Vormund genötigt, einen fatalen Kerl zu heiraten, will mit ihrem Geliebten durchgehen. Das Plänchen wird entdeckt, zugleich aber entdeckt sich auch die Nichtswürdigkeit des andern Freiers und der Reichtum ihres wahren Geliebten. 2. Eine liebenswürdige Frau hat einen eifersüchtigen zum Mann, der sie sehr quält, besonders mit einem jungen Menschen, dem sie doch keinen Zutritt gibt. Um ihre Treue auf die Probe zu setzen, verkleidet er sich, und diese Verkleidung bringt ihn in die Hände der Polizei. 3. Sophiens Freier hat den Geliebten Sophiens verleumdet, für den Verfasser eines Pasquills und für einen lüderlichen Menschen ausgegeben. Das Pasquill aber hat er durch einen elenden Poeten anfertigen lassen, und lüderlich ist er selbst mit einer verrufenen Person. Beides wird durch die Polizei entdeckt. 4. Sophiens Liebhaber wohnt in einem Gasthof, wo sich auch ein Aventurier aufhält, der in der Stadt viel Wind macht. Er ist's, den zwei lustige Weiber necken und dadurch sie selbst in Verlegenheit kommen. 5. In demselben Gasthofe befindet sich auch eine Person oder ein Paar, die Ursache haben, unbekannt zu sein, die Nachsetzung zu fürchten haben. Ihre Geschichte ist mit der übrigen verschlungen und hilft sie auflösen. 6. Ein alter, mürrischer Herr wird auch beunruhigt. 7. Der Befehl an den Toren, dass jeder angehalten werden soll, erschreckt 2 bis 3 Parteien, Anstalten zu heimlicher Flucht. 8. Nachricht, dass sich eine Gaunerbande in der Stadt befinde. 9. Eine Person wird verdächtig, weil sie sich unsichtbar gemacht, sie ist aber ganz gegen ihren Wunsch irgendwo versteckt worden. 10. Die Polizei wird ersucht, jemand beobachten zu lassen, dass er nicht entwische, weil er Schulden hat. 11. Spur einer Kindermörderin oder eines andern Mords. 12. Zwei Duellanten.